schließ dich auf andere Menschen ein und scheinst zu meinen, dadurch stark zu sein. Sie ertränken ihr Gesetz zu und verbrennen ihren Hund. Er freut sich an den Fallen einer Folter ohne Grund. Wir stecken bis zum Maximal die totale Blockade. Wir zeigen keinerlei Mitgefühl und kennen keine Gnade.